Die Zeit ändert sich, doch eines ist sicher, ich brauche dich. Denn du bist die Sehnsucht, die mich träumen lässt. Du bist für mich da und ich halte mich bei dir fest. Es noch spüren, wir beide sind eh.